topic will still be going and so on. We still have a lot. Das Königreich von Christus ist ein Geheimnis. You see, that is a mystery. Es ist ein Geheimnis. That needs to be revealed. Das offenbart werden muss. His kingdom is a mystery that needs to be revealed. Sein Königreich ist ein Geheimnis, was offenbart werden muss. A lot cannot hear from him today. Viele können nicht von ihm hören. They cannot hear when their father is speaking. Sie hören nicht, wenn ihr Vater spricht. Oh, Daddy. They cannot hear his voice. Sie können seine Stimme nicht hören. But he keeps on speaking. Aber er spricht weiterhin. But they cannot understand. Weil sie können ihn nicht verstehen. They cannot hear him. Sie können ihn nicht hören. He always wants to reveal himself to us. Er will sich uns immer offenbaren. He always wants to reveal the life he has given us to us. Er will uns das Leben, was er uns gegeben hat, offenbaren. He always wants us to know things before they come. Er will, dass wir Dinge wissen, bevor sie kommen. Before anything happens, we are supposed to know. Bevor etwas passiert, sollten wir es wissen. You remember Elijah? Elijah. Elijah, all of them, you see, they all know, before. Sie wussten alle, was passiert. You know Elijah? When the king that was again the king of Israel. Als bei Elijah zum Beispiel, der König, der gegen Israel, der gegen den König von Israel war. Anything he speak. Alles, was er gesprochen Elijah hat. Elijah hears it. Elijah hat es gehört. And he took it to the king of Israel. Er hat es direkt zum König von Israel gebracht. And this king. Dieser König. You see, he thought that somebody was going to Elijah or to the king to tell the king what was happening. Er dachte, es gibt vielleicht einen Spion unter ihm, der alles weiter sagt. That was always going to open, just speak out there. Der alles verbreitet. But one of them said, aber einer von ihnen hat gesagt, es gibt niemanden. It's none of us. Niemand ist es für okay. Uns. But we know somebody because they have somebody. Sie haben jemanden. They have somebody that can hear the voice of God. Sie haben jemanden, der die Stimme Gottes hören. They have somebody that can, you see, that listen to God. Sie haben jemanden, der Gott zuhört. That you cannot hide any secret from. Von dem man nichts verstecken kann. If the Bible, you know, the Bible says that what they have, what we have today is greater than what they have. Wie gesagt, das, was wir jetzt haben, ist größer als das, was sie damals hatten. Why can't we hear the voice of God? Wieso können wir die Stimme Gottes nicht hören? They cannot hear the voice. Wieso können sie die Stimme nicht hören? You see, they don't know which side to go. Sie wissen nicht, left or right. Nach links oder rechts. You see, they don't understand things. Sie verstehen Dinge nicht. And we have to know reasons. Wir sollten wissen, weshalb. He wants us to hear his voice. Er will, dass wir seine Stimme hören. Praise the Lord. Hallelujah. There are reasons why revelation starts coming to you. Es gibt Gründe, weshalb Offenbarungen anfangen zu dir zu kommen. You have to submit to the Lord. Dem Herrn hingeben. You know, the pride cannot hear from God. Die Stolz kann von Gott nicht hören. Those that are so proud. Die so stolz sind. You see, they are so proud, they will never humble themselves. Sie demütigen sich nicht. We will not talk about that today because of time. Aus Zeitgründen werden wir heute nicht darüber sprechen. Last night I could not sleep. Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen. I was just turning up and down. And ich habe mich hin und her gedreht. Since I could not sleep, then I just asked the Lord. Do you want to speak to me, Lord? Als ich halt in dieser Lage war, habe ich ihn halt gefragt, Herr, willst du mir irgendwas sagen? If not, help me to sleep. Sonst hilf mir bitte einzuschlafen. It was not that I was bothered for anything. Ich habe mir nicht Sorgen gemacht. But it was around 1 o'clock, I could not. Ab 1 Uhr, ich konnte einfach then nicht schlafen. Then he spoke, he said, write it down. Und er hat gesprochen. Praise the Lord! He said, I should write something down. Ich soll etwas aufschreiben. Though I could not sleep, but my eyes, they were heavy. Ich konnte nicht schlafen, meine Augen waren schwer. Because my eyes were heavy, because I've been forcing myself to sleep. Weil ich mich gezwungen habe, irgendwie einzuschlafen. Then I stood. I woke up, I got up from the bed, I took a paper. Then I rolled down what he gave me to write. Die er mir gegeben hat. And that is what I'm going to preach today. Und darüber werde ich heute predigen. And it's part of this message. So Teil dieser Predigt. Revelation. His kingdom is a kingdom of mystery. Sein Königreich ist ein verborgenes. And that's why nobody can manipulate him. Deswegen kann niemand ihn manipulieren. No, pastor can manipulate God. Kein Pastor kann Gott manipulieren. It's not like going to a native daughter. The native daughter will just say, "What do you want? Everything you want. Let me give it to you." Es ist nicht so, als ob du zum Satanisten gehst, sondern dieser, der jeden Wunsch von den Lippen abliest. You see, once you come to God, it's no longer what you want, it's what God wants for wenn you. Wenn du zu Gott kommst, geht es nicht mehr um das, was du willst, sondern das, was Gott für dich will. You understand what I'm saying? You see, once you come to Christ, wenn du zu Christus kommst, it's no longer what you want. Geht es nicht mehr um das, was du willst. The old life. Um das alte Leben. You see, it's now what does he want for you. Will Gott für mich. It's not like going to the native doctors or some pastors or preachers or some, you know, when people want to solve problems. They look for somebody that they know that is greater than them that can help them. The witch doctors. Zu Hexenmann. And they will say, whatever you want, I will do. Was immer du von mir verlangst, ich werde es tun. That's not the kingdom of God. Aber das ist das Königreich Gottes. And that's why you cannot pay anybody to serve God for you. Deswegen kannst du auch niemanden dafür bezahlen, Beziehung mit Gott für dich. You see, no, you cannot. Nobody can help you to have your relationship with Christ for you. Niemand kann dir helfen, diese Beziehung zu Christus zu haben. It's between you and him. Es ist zwischen dir und ihm. You know, a relationship between a father and a son. Eine Beziehung zwischen einem Vater und einem Sohn. You see, nobody can have it. Keiner can help the son and say, let me help you to have that relationship. Kann dem Sohn helfen, sagen, so also is Jesus Christ. So ist auch Jesus Christus. You see, praise the Lord. Hallelujah. You see, it's just between you and him alone. Es ist zwischen dir und ihm allein. A lot want to put him in a box. Viele wollen ihn in eine Kiste packen. You see, like just what you call it? Magic. Wie Magie. It's not magic. The kingdom is Magie. It's a relationship. Love relationship. Love intimate relationship with Christ. Intimate. Like husband and wife having intimate. That's how you have it with Christ. That's why so one, you are so much of one that nothing can separate you. You know, he said in John 10, he said, my father, I and my father, we are one. Nothing can separate us. And that is what he wants from us also. It's not that somebody is in the middle having that relationship for you. Like the time of Moses. You see, Moses was in the middle. Now we have just Christ. And you. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, Daddy, thank you. He gave me this to give you. He said, write down. The sick, they need the doctor. Die Kranken brauchen den Arzt. We have heard that before. Have you not heard it before? Wir haben schon mal davon gehört. We have seen the Bible. Das ist eine Bibel. And he said, write this also. God died for the ungodly. He died for the ungodly. Gestorben. Those who agree they are without God. Die zugeben, dass sie ohne Gott sind. The humble. Die Demütigen. He died for them. Er ist für sie gestorben. Those who accept that without him they can do nothing. Die akzeptieren, dass sie ohne ihn nichts tun können. You know, we have been saying that he died for the whole world. Wir haben gesagt, dass er für die ganze Welt gestorben. Yes, he died for the whole world. Er ist auch für die ganze Welt gestorben. His blood is for the whole world. Sein Blut ist für die ganze Welt. But he said he did not come to call the righteous. Aber er hat gesagt, ich bin nicht gekommen. Who understands? He did not come to call the righteous. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu. He came to call sinners to repentance. Sünder zur Buße. Praise the Lord. Hallelujah. We will go into them. Then he also said how to hear from him. Wie wir von ihm hören. That's revelation. Offenbarung. He said you submit yourself to him. Du gibst dich ihm hin. He said, meaning you no longer see yourself, but him. Das heißt, du siehst nicht mehr dich selbst, aber ihn allein. He said, that is how to know him also. So kennst du ihn auch. When you no longer see the old life. Nicht mehr das alte Leben, sondern das neue Leben. When you no longer see the old life, the old das you. Das alte Leben siehst. You no longer see that name, nicht you. Mehr diesen Namen siehst. When you now see the name, the new name, also Christ. Neuen Namen. The new name, Jesus. That's what you see, because that name that defeated Satan. Dieser Name hat den Teufel besiegt. The old, you know, the you did not defeat Satan. Hast du, das hat den Teufel nicht besiegt. But the new. The Christ in you. Christus in dir. Defeated Satan. Das hat den Teufel besiegt. Let us quickly go in. He said, revelation starts coming. You start hearing from him. Offenbarung kommen, du fängst an von ihm zu hören. When you start seeing yourself as a son of God, more than a son of man. Wenn du dich mehr als Sohn Gottes siehst, als ein Menschensohn. Who understand? You see, when you start seeing yourself as a son of God, wenn du dich als Sohn more than Gottes a son siehst, of man. Und das mehr als du dich als Sohn, ein Menschensohn siehst. You know, you are two parts. Denn du bist zwei. And Jesus was also two. Und Jesus war auch zwei. Son of God and son der of Menschensohn man. Und der Sohn Gottes. A son of God, you know the meaning of that. Der Sohn Gottes. That God der is Sohn your Father. Gottes, dass Jesus Christus ist Gott dein Vater. And you know when God gives birth. Wenn Gott. To what? God. Wenn Gott gebärt, ist es Gott selbst. You know you are called a son of God. Du bist ein Sohn Gottes. Then who is your father? Wer ist dein Vater? It's God. Gott ist dein Vater. And God gives birth to what? You see, you know that God gives birth to a goat. You know that. Ein Tier gebärt ein Tier. A dog gives birth to a dog. Ein Hund gebärt ein Hund. But when God gives birth to... Als Gott uns geboren hat. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to, you know, today religion have turned. They've been to the turn. They want to turn things upside down. They have been trying. Religion. And they have been succeeding. Und ihr gelingt es auch, Dinge auf den Kopf zu stellen. You see, they separate. They want you to separate yourself from Jesus. Sie wollen, dass du dich trennst von Jesus. You see, Jesus can do it, but you cannot do it. Du kannst es nicht. You see, Jesus healed the sick, but you. Because they don't want you to live that supernatural life. And they want you to see supernatural life. Until you see your son, yourself as a son of God, you can never live that supernatural life. Dann kannst du das übernatürliche Leben leben. Because to be a son of God is not natural. Mein Sohn Gottes zu sein, das ist nicht natürlich. You see, Muhammad was not even a son of Muhammad God. Muhammad war kein Sohn Gottes. He did not call himself a son of God. Er hat sich Sohn Gottes genannt. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes there are so many. The angels, they are not sons of God. Die Engel sind nicht Söhne Gottes. But he called you. Aber er nennt dich. Because of Jesus. Wegen Jesus Christus. He said you are a son of God. Sag er, du bist ein Sohn Gottes. We have been delivered. Wir wurden erlöst. You know, sometimes we see people as we just see people, are you a witch or a wizard or you know different names. Manchmal fragen wir uns diese Leute, sind sie von Dämonen besessen, gehören sie zur dunklen Seite oder was ist mit ihnen los? I know there are different grades. Ich weiß, of evil. Verschiedene Ebenen von bösartig. But God sees all as one. Aber Gott ist jede Ebene they gleich. Are the same. Alles ist gleich. He said, if you commit one, you have offended wenn du all. Eins begangen hast, bist du in allem schuld. If you have stolen, you have committed adultery. Hast du auch schon begangen. If you have lied at all, hast, you have killed. Hast du getötet? Do you know how many of your lies have killed people? Weißt du, wie viele deiner Lügen Menschen schon getötet haben? Have taken people out of the kingdom of God. Die Leute aus dem Königreich Gottes. You see, I brought people down. Die Leute runtergezogen. Instead of promoting the word of God. Gottes Wort zu erhöhen. You see, if you have lied at all, you have killed. Wenn du gelogen hast, ist auch schon getötet. Before God. Das ist ist vor Gott so. And that is how he wants us to see things. Und so sollen wir Dinge sehen. Praise the Lord. Halleluja. In Colossians 1. Let us go to Colossians 1. Kolosser 1. Colossians 1:12-13. He said, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. You see, there are reasons why we are to give thanks unto the Lord. You see, the writer of Colossians is telling us one of the reasons. Der Schreiber von Kolosser sagt uns, weshalb wir uns bei Gott bedanken sollen. You see, he said we are to give thanks unto the Lord. Not because of a car or a house. Auto, wir im Haus. Or even our health. Oder wegen unserer Gesundheit. Here, look at it. He said, who has delivered us? Er hat uns erlöst. From the power of darkness. Der Dunkle. Because we were all under the power of darkness. Wir waren alle unter der Gefangenschaft der Dunkelheit. The powers of demons. Die Kräfte von Dämonen. So no one. We were all delivered. Wir wurden alle erlöst. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. He said the reason why we are to give thanks to him. Because he has delivered us from the powers of darkness. Gefangenschaft der Dunkelheit. And what is the power of darkness? Was ist die Gefangenschaft? This world system. Der Dunkelheit. This world ways of seeing things. Wie die Welt Dinge sieht. This world ways of living. Wie die Welt lebt. This world's way of everything. You see, the system of this world. Das System dieser Welt. He delivers us from it. Von all dem. But how many people are out of that system today? Wird mich raus aus diesem System. Born again is not. It's a step forward, but he it's not. Zu sein, ist ein Schritt. He's not delivered from the kingdom of darkness. Das heißt, dass du erlöst bist von dem Königreich. Because he said, you shall know the truth and you will be free. Erkennen, diese Wahrheit wird dich frei machen. He did not say you will be born again and you will be free. Er hat gesagt, du wirst wiedergeboren, dann bist du frei. You see, born again is a step forward. Wiedergeboren zu sein, ist ein Schritt nach vorne. But to know the truth. Um die Wahrheit zu erkennen. It's another stage. Das ist ein anderer Schritt, ein anderer Ebene. A lot are born again, but they are still under the power of darkness. Viele sind wiedergeboren, aber sind immer noch unter der Gefangenschaft. You see, they are still in that bondage of darkness. Der Gefangenschaft der Dunkelheit. A lot are born again. They pray the prayer. Die beten das Gebet. They are even filled with the Holy Ghost. Gefüllt mit but they are still under the power of darkness. Unter der Gefangenschaft der Dunkelheit. Praise the Lord. Halleluja. You see, the reason why you have to give thanks. Der Grund, warum du dich bedanken sollst. One of it is you have been delivered from weil the powers of darkness. Von der Gefangenschaft des Dunkels. And be translated. You are now you are now in another kingdom. Du bist jetzt in einem anderen Königreich. And you have to know the kingdom you have belonged. Du musst dieses Königreich kennen. Know what they do there. Know what is happening there. Wisst du, was dort passiert? If you leave Nigeria to Germany, you have to know what is happening in Germany. Wenn du früher nach Deutschland kommst, solltest du wissen, was in Deutschland Sache. They are two countries separate. They are so separate. They are so. They are like darkness. The darkness. Like they are like day and night. Die sind so unterschiedlich. You see, they are so different. Sind so unterschiedlich. So also the kingdom of God. Und so auch das Königreich. So different. Es ist so anders als das Königreich der Welt. So different. Praise the Lord. Halleluja. You cannot bring the system of Nigeria to Deutschland to operate. Du kannst das System von Nigeria nicht nutzen, um in Deutschland. It will not work for you. Weil es wird nicht funktionieren. You see, don't look at it from A to Z. It will not work. Es wird nicht funktionieren. And he said we have to give thanks to him. Gesagt, wir sollen uns bei ihm bedanken. That you are now a son. Dass du jetzt ein Sohn bist. I'm no longer an enemy. Nicht mein Feind. Praise the Lord. Halleluja. Listen, give thanks to him. Bedanke dich. Because you are now a son. Du bist jetzt ein Sohn. I'm no longer a stranger. Nicht mehr ein Fremder. You see, give thanks to him. Bedanke dich bei ihm. Because you are now a son. Du ein Sohn. I'm no longer a servant. Und nicht mehr ein Knecht. The sick need die Kranken. The doctor. Brauchen den Arzt. You know, he died for the sick. Er ist für die Kranken gestorben. He died for the sick. Er ist für die Kranken gestorben. And not for those that are not sick. Nicht für die, nicht Praise the Lord. Hallelujah. You see, he died for the sick. Er ist für die Kranken gestorben. Let us go to Romans 5. Römer 5. Romans 5, Vers 6. Römer 5, Vers 6. He said, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. He died. Er ist gestorben. For the ungodly. Für die Gottlosen, nicht für jeden. He died for the ungodly. Those that cannot live die, like God. Die nicht leben können, Gott. Those that need God. Die Gott those that need God. Die Gott and not those that do not need Him. Nicht die, die nicht he died for the ungodly. Ist die Gottlosen gestorben. Those that cannot live like God. Die, die nicht wie Gott leben können. God died for the ungodly. Gott ist für die Gottlosen gestorben. He did not die for everybody. Er ist für jeden gestorben. But for the ungodly. Er für die Gottlosen. He died for the sick. Er ist für die Kranken gestorben. You know, it's only the sick that go to the hospital. Nur die Kranken gehen zum Arzt. Or to the doctor. Oder zum, zum Krankenhaus. Those who cannot live without him. He died nicht leben, for them. Für die ist er gestorben. You see, those who cannot live without him. That's why he said. He said. Das hat er gesagt. Without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. And that's why you have to come to die for you, so that you cannot do something. Was tun kannst. Because you don't have him. Weil du ihn jetzt hast. Those who need him. Die, die ihn brauchen. To live like him. Those he wants to live like him. So wie er zu leben. Those that want to live like him. Die, die wie Gott leben wollen. You see, those, the choice is not coming from him. Diese Wahl kommt nicht von ihm. It's coming from you. Sie kommt von dir. You see, do you want to live like him? Willst du so wie er leben? Then you are the ungodly. Dann gehst du zu den Gottlosen. Then you want him. That is, it's those that, that stretch out their hands. Die Hand ausstrecken und ihn erfüllen. Those that say, I need your help, Daddy. Ich brauche deine Hilfe. I need you, Father. Ich brauche dich. You see, come into me. Komm zu mir. Be my Lord and my Savior. You see, without you, I'm zero. I'm rubbish. Ich bin nichts. I'm dead. Bin I'm dead. Tot. Ich bin ein toter Mensch. Praise the Lord. Halleluja. Those who need him to live like him. Die, die ihn brauchen, um so wie er zu leben. You see, those who need him to die live like him. Um so wie er zu leben. Those who need him ihn brauchen, to live the life he gave them. Zu fühlen, was er ihnen gegeben hat. Galatians 3. Let us go to Galatians 3. Verse 22. 22. And immediately after giving me these words that I just read, nachdem er mir diese Worte gegeben hat, die ich gelesen habe, I slept like a baby. Konnte wie ein Baby schlafen. I did not know when it was a morning. Ich wusste gar nicht, wann es morgen war. Praise the Lord. Halleluja. Ah, Galatians 3:22. Galatians 3:22. But the scripture had concluded. All under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. The promise may be given to them. Ein Versprechen. Not to everybody. Was to them that believe. Zu denen, die glauben. Not to everybody. To them that believe. It's not without faith. Nicht ohne Glauben. You see, the grace of God is not without faith. Die Gnade Gottes ist nicht ohne Glauben. He said to them. Zu denen, die glauben. Für die, die glauben. Now we know of John 15. Kennt Johannes 15? You see, where he said, without me you can do nothing. Oder ohne mich könnt ihr nichts tun. The law has purpose. Das Gesetz hat einen Zweck. You see, the purpose of the law. Der Zweck des Gesetzes. Is to tell you that without Jesus you are nothing. Ist um dir zu sagen, dass du ohne Jesus nichts bist. The law have its own job. Das Gesetz hat seine eigene Aufgabe. To bring you down before Jesus. Dich zu erniedrigen vor Jesus. You see, the law have its own job. Das Gesetz hat seine eigene Aufgabe. To tell you that without Christ, you can never live that life that God wants you to live. Was Gott für dich hat. You see, the law have its own job. Er hat seine eigene Aufgabe. He's to tell you that without Jesus you will die in your sin. Das sagt einfach nur, dass du ohne Jesus in der Sünde sterben wirst. Because no religion can save you. Denn keine Religion kann dich retten. No one died for your sin. Keiner ist für deine Sünde gestorben. The whole world, they all know that sin is a big problem today. Wir wissen, weiß, dass die Sünde ein großes Problem ist. But who paid the price? Aber wer hat den Preis bezahlt? Muhammad never paid any price. You see, all these are the Krishna, whatever, they did not pay any price. Diese andere Religion, to pay for the sin. Bezahlt, für diese Gesunde zu bezahlen. You see, those that served their forefathers. Die ihre Götz, die your forefather did not die ihre die for you. Anbeten, pay the price of sin. Deine Vorfahren haben den Preis also nicht bezahlt. That is Jesus. Aber Jesus. That's why it's. It's another world and time. It's another level and time. He just took all the problems with his own body. And that's why the Bible said he was no longer like human. Man konnte ihn nicht mehr erkennen. Everything entered into him. Alles ist in seinen Körper rein. The worst cancer, everything, everything. Die schlimmste Krebs, alles andere. War in seinem Körper. His body took everything. Like, you know when something, you just soak something. You suck it that you don't even know how it, the origin of it again. Es ist wie, als ob du etwas nimmst und ständig einweist und du weißt gar nicht mehr, wie es vorher aussieht. Praise the Lord. Halleluja. The purpose of the law. Der Grund für das Gesetz. Is to tell you that without Christ, you are nothing. Bist du nichts. Without. You know, he said. Ihr wisst, dass without me, und if you don't believe in me, you will die in your sin. That's John 6. And we know that without law, there is no sin. How many of you know wir that? Auch, ohne Gesetz gibt's keine without law, there is no ohne sin. Gesetz gibt es keine Sünde. Nichts, wo look at it. Romans 7. Let us Romans go there. Romans 7. Romans 7. Römer 7. Vers 8. Vers 8. He said, but sin taking occasion by the commandment wrought in me all manner of concupiscence. For without the law, sin was dead. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. You see, without the law, sin has no power. Hat die Sünde keine Kraft. You see, without the law, you know, you did not sin. Hast du nicht gesündigt. You know, in Deutschland, they say drive 30. Wenn man in Deutschland sagt, du sollst 30 fahren. It's a law. Ist ein Gesetz. Because if you drive above 30. Wenn du über 30 kamst, you have sin. Hast du gesündigt. It's a violation. Du hast das Gesetz you see? Law. Without law, there is no sin. Ohne das Gesetz gibt es keine Sünde. You know, the Adam, the tree, and Adam death. Der Baum und der Tod. You see, he said, don't eat the tree. Ess nicht von dem Baum. That's law. Das you see, If you eat it, wenn du davon isst, you sin. Wirst du sinnen. The death will kill you. Und der Tod wird dich dann töten. You see, your sin will not give power to death to kill you. Deine Sünde wird dem Tod die Kraft geben, dich zu töten. And that's why Jesus has to come to pay for that sin. Jesus kommen, für diese Sünde zu bezahlen. So that the death can no longer kill you. Dieser Tod nicht mehr töten kann. And that's why he said, if you don't believe in me, deswegen sagt er, wenn du nicht an mich glauben kannst, you will die in your wirst du in deiner Sünde sterben. Because nobody paid your sin. Niemand hat den Preis bezahlt. I paid more than enough. Jesus hat mehr als genug bezahlt. Praise the Lord. Halleluja. The purpose of the law was to bring you unto Christ. Für das Gesetz ist, um dich zu Christus zu bringen. The law was not, it's not for you to obey. Das Gesetz war nicht, damit du es befolgst. This is not for you to obey because you cannot fulfill it. Du kannst es alles nicht erfüllen. And that's why once you submit to Christ. Once you surrender to Christ, you fulfill the law. Erfüllst du das Gesetz? You are now under grace and no longer under law. You know Romans 5 again, verse 6. He died for the ungodly. Er ist für die Gottlosen gestorben. He died. It means, in another word, he died for the humble. Er ist für die Demütigen gestorben. The ungodly. Die Gottlosen. You know those who we have said that. Die akzeptieren. They need God. Dass die Gott brauchen. Those who we have said that. Die akzeptieren. Without him they can do nothing. Dass ohne ihn könnt ihr nichts tun. Können wir nichts tun. Praise the Lord. Halleluja. He died for the humble. Er ist für Demütigen gestorben. You see, that does not mean he pick and choose people. Aber es heißt nicht, dass er sich die Leute einfach auspickt. You know the Calvinists, they say. Calvinisten zum Beispiel. No, you know, he doesn't pick and choose people. Gott sucht sich seine Leute einfach aus. He's just looking for somebody er sucht that is jemanden, humble. Der demütig ist. That will submit and say, without you, I can't do anything. Ohne dich kann ich nichts tun. Ich brauche dich. You know in 1 John, let us go to 1 John. 1 John 2. 1. Johannes 2. Look at 1 John 2, verse 2. 1. Johannes 2, verse 2. He said, and he is the propitiation for our sins. And not for our us only, but also for the sins of the whole world. You see, he said for the sins of the whole world. Für die Sünden der ganzen Welt. Praise the Lord. Halleluja. He said he died for the sins of the whole world. Für die Sünden der ganzen Welt. We will go into that. And we know in Matthew 20, you see, here he said he died for the... Well, Romans 5, he said he died for the ungodly. In Römer 5 steht, dass er für die Gottlosen gestorben ist. Here he said he died for the sins of the whole world. Der ganzen Welt gestorben ist. Look at Matthew 20. Matthäus 20. Verse 16. Vers 16. So the last shall be the first, and the first last. For many are called, but few are chosen. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. You see, there are two things here, the called and berufen the chosen. Berufen und die auserwählt. It means you can be called and not be chosen. Das heißt, who understands that? Berufen sein, ohne auserwählt zu sein. He can die for you and still you are not saved. Aber trotzdem bleibst du unerlöst. Who understand that? He said many are called, but few are chosen. He did not say all are chosen. Nicht alle sind auserwählt. Praise the Lord. Hallelujah. And he did not say. Und er hat nicht gesagt. All are chosen. Alle sind ausgewählt. And he did not say. All are called. Er hat auch nicht gesagt, dass alle berufen sind. You know, he did not say all are called. All. Gesagt, he said many. Viele. Many does not mean all. Viele heißt How many alle. Of you know that? Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. You see? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For many be called, but few chosen. Viele sind viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. It did not say all are called. Nicht alle sind auserwählt. Nicht alle sind berufen. It did not say all are chosen. It did not say all are called. Er hat gesagt, dass alle berufen sind. Er hat auch nicht gesagt, dass alle auserwählt sind. He said many. Sondern viele. First John, where we read, he said he died for the sin of the whole world. 1. Johannes steht, dass er für die Sünden der ganzen Welt. And Romans 5, he said he died for the ungodly. Er ist für die Toten, er ist für die Gottlosen gestorben. And here he's saying, the same Jesus is saying. You see, he's saying, many are called, but few are chosen. Berufen, aber weniger auserwählt. He did not say all are called. Er hat gesagt, dass alle. Why did he not say all are called? Dass alle berufen sind. Wieso hat er das nicht gesagt? Because Jesus did not come to call everybody. Denn Jesus ist nicht gekommen, um jeden zu berufen. Praise the Lord. Halleluja. He did not come to call everybody. Er ist nicht gekommen, um jeden zu berufen. Matthew 9. Matthäus 9. Let's go to Matthew 9. Matthew 9. Look at verse 13. Matthäus 9, 13. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Geht aber hin, lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. You understand that? You see, he said, I did not come to call everybody. Ich bin gekommen, alle zu. But in 1 John, he said, die for the sins of the whole world. In Johannes 1 lesen wir, dass er für die Sünden der ganzen Welt. You see, what he said in Romans 5. Oder in Römer 5. He's the same that he's saying here. Ist das, was er auch hier sagt. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. It means he did not come to call everybody. Das heißt, er ist gekommen, alle zu rufen. Except if everybody agreed to be sinners. Es sei denn, jeder gibt zu, dass er ein Who understand? Except if everybody, if you all agree to be sinners, wenn then it's everybody. Zugibt, dass ihr Sünder seid, dann ist er. I'm only here to call the sinners to repentance. Ich bin nur hier, um Sünder zur Buße zu rufen. If you compare these two, you see this very place we have read, we have just read, and compare it to that of Romans 5:6. You see, you can see that they are saying the same thing. Die sagen das Gleiche. That he did not come to call everybody. Dass er nicht gekommen ist, um jeden zu berufen. Except if everybody wants to accept that they are sinners. Zugibt, dass er ein Sünder ist. But we know that it's not everybody that wants to see themselves as sinners. Dass nicht jeder zugibt, dass er ein Sünder ist. You see, the Pharisees did not see themselves as sinners. Die Pharisäer haben sich als Sünder gesehen. So they are those in laws. They don't see themselves as... You see? The godly without Christ. Die Gottesfürchtigen ohne Christus. You see, the godly without Christ. Those, you see, those who see themselves godly without Christ. Die selbst göttlich sehen, gottesfürchtig sehen ohne Christus. They see themselves living godly. Sie glauben, dass sie gottesfürchtig leben ohne Christus. We are godly. Wir sind gottesfürchtig, aber nicht ohne Christus. Who understand that? You see, we are God, you are godly, but not without Christ. All those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Christus Jesus werden verfolgt. You see, your righteousness, your holiness is Christ. Deine Gerechtigkeit ist Christus. You depend on him. Du verlässt dich auf ihn. Because he paid the price. Denn er hat den Preis bezahlt. You see, those who believe they can pay themselves. Die glauben, dass sie selbst bezahlen können. He said he did not come to call them. Er ist gekommen, um sie zu berufen. The righteous without him. Die Gerechten ohne ihn. Those that believe they can be righteous without Christ. Die meinen, dass sie ohne Jesus Christus selbst gerecht sein können. He said the sick. Look at. This Matthew 9. Let us read it from verse 10. Matthäus 9, Vers 10. And it came to pass, as Jesus sat at me in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that's why we don't run from sinners. Deswegen rennen wir nicht weg vor Sünder. You know, today they say it's a sinner down here. It's a homosexual or whatever. Er ist ein Sünder. Deswegen geh weg von mir. Er ist homosexuell oder er ist irgendwas anderes. You see, down here then. Nicht. I can remember the children when they were going for somebody's birthday. Ich kann mich daran erinnern, als die Kinder zu einer Geburtstagsfeier wollten. And they said somebody's parents said they should not go. Und sie haben mir gesagt, ja, ein Elternteil von einer Freundin wollte nicht, dass sie dahin gehen. He said because that the woman, the lady is a sinner. Weil die weil das Mädchen eine Sünderin ist. That is, I don't know what he's practicing. Something they don't. They see that the woman as a sinner. Sehen die Frau als Sünderin. I said that is not a. That is not the reason why you are not to go there. Das ist nicht ein Grund. Das ist kein Grund, um nicht dahin zu gehen. I said go there. Sondern geh doch dahin. Speak the word of God. Sprich Gottes Wort dort. To her. She need it. Sie braucht es. She need you. Sie braucht dich. The reason why you don't go to people is people that reject Christ. Du nicht dahin gehst. Wegen Leuten, die Jesus Christus verweigern. You see, it's not because they are this or you know what is if they will not allow you to speak Christ. Wenn sie zulassen, dass du Christus sprichst. If they will not allow you to preach the word of God, the gospel of Christ. Evangelium, that's just the only reason why you are not to go to people. Das ist der einzige Grund, weshalb du nicht zu Leuten gehst. But that is a witch, it's a wizard, it's this is that. You see, the sins of this world that Jesus died for. Für die Jesus gestorben ist. Jesus did not die for Jesus you to reject him. Ist nicht dafür gestorben, dass du ihn verweigerst. And that is the only reason why you are not to go there. Deswegen sollst du nicht dahin gehen. If he will not listen to you. Diese Person dir nicht zuhört. If he say he hates Christ and he doesn't want anything, any message damit from Christ. Haben von, mit Christus. Praise the Lord. Halleluja. And here you see the Pharisees. They see the... Let us read it again, verse 10. And it came to pass, as Jesus sat at me in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. You know, they call him a friend. friend of a sinner. Sie nennen ihn Freund der Sünde. Because he go there to change their life. Weil er dorthin geht, um ihr Leben zu Because those people, you see, they accept that they are sinners. Weil die Leute akzeptieren, dass sie Sünder sind. You see that they need him. Jesus brauchen, sie brauchen Christus. He did not come for those that are righteous, that can be righteous without him. Die gerecht sein können ohne ihn. Verse 11. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eating your master with publicans and sinners? Warum ist Meister mit den Zöllnern und Sündern? Wieso? The Lord did not say, don't move with them. Der hat nicht gesagt, dass wir uns But who is changing who? Aber wer verändert wen? You see, are they changing your life? Verändern sie dein Leben? You see, are you joining them or they are joining you? Bist du Teil von ihnen oder sind sie ein Teil von You see, are you there to take them out of that bondage? Da, um sie aus dieser Bondage? Or they are taking you out of light into their bondage? Oder ziehen sie dich aus dem Licht ins Dunkle? in die Finsternis? Eating with them, you see. You can eat with them. Du kannst mit ihnen essen. But speak the word. Aber sprich das Wort. Speak the truth. Sprich die Wahrheit. You see, here they did not reject Jesus. Sie haben Jesus verweigert. They listened to him. Sie haben ihm zugehört. They listened to him. He's looking for somebody to listen. That will listen to him. Der ihm zuhören. You know, those that still have hope. Die noch Hoffnung haben. If you don't have hope, I cannot help you. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann kann ich dir nicht helfen. You see the power of hope. Die Kraft der Hoffnung. If you don't have hope, wenn du keine Hoffnung mehr hast, God cannot even walk through you. Dann kann Gott nicht durch dich arbeiten. The word of God has to be your hope. Gottes Wort muss deine Hoffnung sein. You see? You know Abraham. He said, against hope. In der Hoffnungslosigkeit hat er gehofft. He said, who hope against hope? In der Hoffnungslosigkeit hat er nothing to hope for. Es gab nichts But his hope did not die. Aber seine Hoffnung ist nicht gestorben. And that's why he was able to believe God. Deswegen war er in der Lage, Gott zu glauben. God. You see, if your hope is dead, wenn deine Hoffnung tot ist, then the Lord cannot save you. Dann kann der Herr dich nicht retten. You see, he cannot help you. I cannot help you. Ich kann dir nicht no helfen. One can help you. Niemand kann dir But if your hope is on, and say the word of God is my hope, und sie auf Gottes Wort just like Abraham, wie Abraham. nothing to hope for. Es war nothing was working. Nichts hat funktioniert. The body was already dead. Der Körper war schon tot. You see, in Sarah's womb, nothing. Sarah's Everything dead. Alles dead. War tot. Today, there are people who say, ah, no hope. Heute sagen Leute, das ist ein hoffnungsloser Fall. Ah, it's when there is no hope that you find God. Aber dort, wo keine Hoffnung ist, da findest du auch Gott. Because nobody will share his glory with him. Niemand wird seine Ruhm teilen mit You ihm. Know, when there is still hope, you know, when bank is still promising you, come. Wenn die Bank dir immer noch diesen Kredit anbietet, you see, they are promising you. Wenn sie es dir versprechen, then you say, ah, thank you, this bank is so good. Diese Bank ist einfach so toll. You see, the bank is sharing that glory with God. Diese Bank, sie teilt sich ihre Ruhm mit Gott. You are not promoting the bank instead of promoting Christ. Du feierst jetzt die Bank anstatt Jesus Christus. But when no bank, you see all bank closed, I say no way. Bank nein sagt. Then you still believe the Lord and say, Father. Du trotz meinen Herrn glaubst. You are my hope. Sagst, Vater, du bist, you are my everything. Du bist mein Ein und Alles. Amen. Is there you see him. Dann siehst du auf ihn. Just like Abraham. So wie Abraham. Nothing to hope for. In der Hoffnungslosigkeit hat er gehofft. Verse 11. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? You see, people will ask you that today. Leute werden dich das fragen. Why are you making dread? Wieso machst du deine Haare auf diese Art? Who know that? Wieso hast du diese Frisur? You see, why do you paint your face? Wieso schminkst du dich? You see, why don't you live natural? Wieso bist du nicht natürlich? I see that it's your body that God is looking at. Es ist so, als ob Gott hinter deinem Körper her. God is spirit. Aber Gott ist Geist. And he sees you in the spirit. Und er sieht dich im Geist. He doesn't see that painting. Er sieht nicht dieses Make-up. If you want to pay, call painter. Wenn du dich schminken willst, dann schmink Dich bis von Kopf bis Fuß von If it makes you happy. Wenn ich das glücklich mache. You know, there are some churches where a woman cannot wear a trouser. Gemeinden, da dürfen Frauen keine Hosen tragen. Ah. To make like this. Ah. They call you Satan. You are wearing trousers. Oder so. A lady that was here, she said that in Nigeria, he will wear trousers to the brother's house. That's the pastor. He said the brother, they drove her out and said, get away, Satan. They started banding Satan. Because, just trousers. It's not even the Gemeinde. She went to visit the brother at home with trousers. Die Brüder ist der Pastor. Und hat seine Hose an. Und der Bruder hat sie aus dem Haus gescheucht, weil sie eine Hose an hatte. He said, Satan, get behind me. This is Satan, trouser, a woman. Satan speaking in tongues. Er fing an, fremd Zungen zu beten. Das verweigert. Calling the host of angels to come and fight. To come and fight trouser. You see, God is spirit. God is Geist. He sees us in the spirit. Und er sieht uns im Geist. He doesn't see your trouser. You know when he was going to anoint David? Samuel. You see, Samuel wanted to look at outside. You know what he told Samuel? Weißt du, was he said, you judge with outside. Du richtest nach dem but I judge inside. Ich richte über das Innere. I see the spirit. I see the heart. Ich sehe das Herz. Not outside. Nicht das Äußere. It's not the height. It's not the beauty. Ich schaue auf die Schönheit, auf die Größe. And that is why in the kingdom it's all about the world. The world is in your heart. Your heart is the garden. That you plant the word of God in. Garten, den du plant it inside. If it's not working for you, because you did not plant it. Wenn es nicht funktioniert für dich, dann heißt es, du hast nicht eingepflanzt. If you plant the word. Wenn du das Wort einpflanzt. If you plant tomato at the right time. Wenn du Tomaten zur rechten Zeit. You see, it must surely grow. Müssen sie wachsen. And God said, if you seek me with your whole heart. Ihr sagt, wenn du mich suchst mit deinem ganzen Herzen. You plant the word into your heart, the garden. Gottes Wort in diesen Garten, in deinem Herzen. Muss es wachsen. Praise the Lord. Halleluja. Don't plant worries into your heart. Pflanze keine Sorgen in dein Herz. Don't plant, you see, you know what thinking, what people what they are thinking in this world, what they think. Pflanze keine what pursue them. In dein Herz. The fear of future, the fear of today. You see, why am I going to? You see, compare yourself to others. Sich mit anderen zu vergleichen. You are alive, they are dead. Aber du bist am Leben. That alone is enough for you to rejoice. Um sich zu freuen. I say, Father, thank you. Vater, ich danke you have delivered me from the kingdom of darkness. Königreich. Into your marvelous life. In ein wundervolles Licht. You see, we are with bread to the Colossians 1. That alone is enough for you to rejoice. Um dich zu freuen. And as you rejoice, faith. Glaube, his faith that please go. Das ist der Glaube, der Gott. You see, your faith get bigger. Dein Glaube wird größer. In your mind. In deinen Gedanken. You see, your faith, girl, your believing, your trusting, he get bigger in your mind. Größer in deinem Glauben. As you praise him. Wenn du ihn praise the Lord. You see, get bigger in your mind. Größer in deinen Gedanken. And what please God is faith. Und das, was Gott gefällt, and that's how your victory come out. So kommt auch dein you see, be sorry for yourself. Sich selbst zu see yourself down, producing, destroying yourself. Sich als Versager zu thinking. Dinge zu überdenken. You see, you hide, and not nobody even know what is worrying you, what is wrong with you. Dinge zu verbergen, das ist, das ist der Anfang vom Ende. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. But when Jesus heard that, he said unto them, they that behold need not a physician, but they that are sick. These people, the sinners, they need me. Die Sünder, sie brauchen mich. To become righteous. Um gerecht zu sein. Because I am their righteousness. Ich bin ihre Gerechtigkeit. But you don't need me. Aber ihr braucht mich. But go ye and learn what that meaneth. And we have mercy and not sacrifice. let me go into it one after the other. This side the sick. They go to the doctor. Die Kranken, sie gehen zum Arzt. But he did not say the doctor caused the sick to be sick. Aber er hat nicht gesagt, dass der Arzt die Kranken krank macht. Who understand that? You see, the sick go to the doctor. Die Kranken gehen zum Arzt. It's not the doctor that made the sick sick. Nicht der Arzt macht die Kranken krank. You see, like Calvinists, they will say, you see, God is the cause of everything. Gott ist der Grund für alles. You see, the doctor, Jesus is just using alles. You see, that the sick go to the doctor. Aber hier sagt but we know today that it's not the doctor that made the sick sick. Wir wissen, dass nicht der Arzt die Kranken. He is not the source of their sickness. Er ist nicht die he did not cause them to sick. Er hat nicht krank gemacht. Well, we know that the doctor is doctor without the sick. Wir wissen, dass der Arzt ist ohne die Kranken. You know, you can't be a doctor even without the sick. Du kannst ein Arzt sein, ohne die Kranken zu haben. You can't be. It's like Jesus as a king. Wie Jesus als König. You see, if you come to him or not. Wenn du zu ihm kommst oder nicht. He's a king. Er ist König. You are not the one that made him a king. He's born nicht a king. König ernannt, sondern er ist als König geboren. You see, the doctor has been trained as a doctor. Der Arzt wurde zum Arzt ausgebildet. He's not the sick people that make him a doctor. Nicht die Kranken haben ihn zum Arzt ausgebildet. The sick need the doctor and not the doctor need the sick. Die Kranken brauchen den Arzt und nicht der Arzt braucht die Kranken. So they need them to get money also. Hier im weltlichen System brauchen sie die Kranken, damit sie Geld verdienen. But the sick, if they go to the doctor or not, the doctor is doctor. Wenn die Kranken zum Arzt gehen oder nicht zum Arzt gehen, der Arzt bleibt ein Arzt. You see, that the doctor's office, nobody's going there, does not make the doctor not to be a doctor. Nur weil keiner in diese Praxis reingeht, heißt das nicht, dass dieser Arzt kein Arzt mehr ist. You know, when people go, when he goes out, after walking, and people just see him, doctor, hello, Mr. Doctor, Frau Doctor, you see, Mrs. Doctor. You see, that's who he is. That is what he learned. Es war zwar bis jetzt noch keiner in der Praxis, aber trotzdem, die Leute begrüßen und kennen ihn als Arzt, denn er ist ein Arzt, ob er Kundschaft hat oder nicht. In another word, you're going to the doctor, come from you and not from the doctor. Das heißt aber auch, dass wenn du zum Arzt gehst, gehst du zum Arzt. Es kommt nicht vom Arzt selbst. It comes from you and not from the doctor. Aus, dass du zum Arzt gehst. You know, when you go to the doctor. Wenn du zum Arzt gehst. You see, it's not the doctor that said, that put the sickness on you. Nicht der Arzt hat diese Krankheit aufgenommen. And it's not the doctor that said, come to me. Sondern nicht der Arzt, der sagt, komm you zu go mir. There. Sondern du gehst selbst dahin. Du machst dich selbst auf den Weg. So is Jesus. So ist auch mit Jesus. Jesus is the doctor. Jesus ist der Arzt. And you are the sick. Du bist der Kranke. He is not the cause of your problem. Er ist nicht die Ursache deines Problems. You understand, please. I don't know if you know. You know, he is not the cause. Er ist nicht die Ursache. You go to him. Du gehst to be healed. Um geheilt zu werden. You go to him. Du gehst zu ihm. He did not pick you and just say, come, I want to. He's not picking and I'm not just looking at you. You know, they believe that God just pick and choose people. Einige Menschen glauben, dass Gott einfach Leute nicht aussucht. Here Jesus is using. He said, go and learn the meaning of this. Und Jesus sagt hier, lerne und erkenne, was es zu bedeuten hat. That what it is, what that they that are whole need not a physician. Dass die Starken keinen Arzt brauchen, sondern die Kranken. You see, those that are sick, for them to go to the doctor, is coming from them and not from the doctor. Dieser dieser Weg, den diese Menschen auf sich machen, um zum Arzt zu gehen, kommt von ihnen selbst. You see the woman with the issue of blood. Oder die Frau mit dem Blut. He came to Jesus. Sie kam auf Jesus zu. She is the one that came to Jesus. Sie kam zu Jesus. Who understand that? It's not Jesus that just said you. You see, es ist nicht Jesus, der gesagt hat. It's from this woman. Du sollst kommen, sondern Jesus war sogar überrascht und hat gesagt, wer hat mich berührt? Because the sick goes to the doctor. Denn die Kranken suchen den Arzt auf. Praise the Lord. Halleluja. And so, Jesus is not the cause of your problem. Genauso ist auch Jesus nicht die Ursache deines Problems. You see, just like the doctor is not the cause of your sickness. Genauso wie der Arzt nicht die Ursache deines Problems ist. You go to the doctor. Du gehst because you know you have a problem. Du weißt, du ein Problem hast. He said, come unto me, all you that labor. Komm zu mir, die ihr schwer beladen seid. You see, all those that have, you see, he said, come unto me. Komm zu mir. But he did not say, I've caused your problem. You come unto me. Er hat gesagt, ich habe euch diese Last auferlegt, sondern jetzt kommt zu mir und gibt sie mir zurück. He's just introducing himself as a doctor. Er hat sich vorgestellt als ein Arzt. You see, you know a doctor when you have an office, you see, where people go to. Then people, at most this time, people go there and just, you see, it's open for whoever is sick. Der Arzt hat seine Praxis und diese Praxis ist offen und steht bereit, um die Kranken zu empfangen. So, just like Jesus said, come unto me. Genau wie Jesus gesagt hat, komm zu mir. I am the doctor. Ich bin der Arzt. He called, he uses a physician here. Er benutzt das Beispiel von they that behold need not a physician, but they that are sick. Die Starken brauchen keinen Arzt, aber die Kranken, sie brauchen einen Arzt. Amen. Amen. Let me see. Before I go further, look at this place. He said, for I am come to call the righteous. I'm not come to call the righteous, but sinners to repentance. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. The first part of it, of 13, he said, but go ye and learn what that meaneth. We have mercy and not sacrifice. You know, mercy and not sacrifice. Barmherzigkeit und nicht Opfer. It means believe and not fasting. Das Glauben und nicht das Fasten. You know, a lot fast and they complain. Viele Fasten beschweren sich. They never believe anything. Sie glauben nichts. I was there. Ich habe früher dieses Leben geführt. They fast, you see, they still fear. Man fastet, aber es trotzdem noch. You see, in the middle of fast, you are there is still fear. Immer noch Angst. Die Angst ist da. No, you are not free at all. Das ist keine Freiheit. He said, he's not sacrifice, but mercy. Nicht Opfer, sondern Barmherzigkeit. He's not looking for somebody that can have sacrifice, that want to perform sacrifice. Er sucht nicht nach jemanden, der. That want to sacrifice himself or herself. Dinge opfern will. That can do the job. Der das Werke tun kann. That, I can do it. Der es tun kann. He said, I will have mercy. I'm looking for somebody to have mercy on. Ich suche nach jemandem mit Barmherzigkeit. Somebody to forgive. Jemand, dem ich vergeben kann. Weil er einsieht, dass etwas hat, was vergeben werden muss. You see? Somebody to forgive. That's who I'm looking for. Ich suche nach jemandem, dem ich vergeben kann. Let us go to John 15. Johannes 15. John 15. Vers 16. Johannes 15, Vers 16. what Jesus said here. Guck mal, was Jesus hier sagt. You know the places we have been comparing. Die Stellen, die wir bis jetzt verglichen First John, haben. 1. Johannes. Then Romans 5. Römer 5. You see all these places that we have been also Stellen, comparing. Die wir verglichen haben. And then Matthew 9, 13. Matthäus 9, 13. That's where he said that then, in Romans 5, 6, he said he died for the ungodly. Er ist gestorben für die Gottlosen. He did not die for everybody. Er ist nicht für jeden alle gestorben. But those that cannot live like God. Aber er ist für die gestorben, those are the people I died for. Gottes fürchtig leben können. You see, it is in Matthew 9:13. He said, I did not come to call everybody. Und in Matthäus 9:13, ich bin nicht gekommen, alle zu berufen. But I come to call those that are sinners to repentance. Ich habe die gerufen, um die von ich habe die Sünder zur Buße berufen. I did not come to call the righteous. Ich habe nicht die Gerechten gerufen. You see, they said the righteous must submit and surrender and say. Wenn die Gerechten. I am a sinner also. I need help. Dass sie Sünder sind und. Who know? Who understand? I say I am a sinner. Und sagen, ich bin ein Sünder. Jesus said I came for the sinners and not for the righteous. Für die Gerechten. I said with everybody. Accept that they are sinners. Then it's everybody. Akzeptiert, dass er ein Sünder ist. Dann. And we read where he said, many are called, but few are chosen. Auch gelesen, wo steht, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. John 15, verse 16. Johannes 15, Vers 16. He said, you have not chosen me, but I have chosen you. You see? Here he said, I choose you. Ich habe mich für euch entschieden. And here people can argue it and say, okay, it's God that just chose people. Leute können das nutzen und sagen, ja, es ist Gott, der Leute einfach. You see, those people that are not chosen is not their fault. Die Leute, die halt nicht auserwählt sind, die haben halt einfach Pech. Because God did not choose them. Gott sie nicht auserwählt. The question is how. Aber die Frage ist wie. How did he choose you? Wie hat er dich auserwählt? How are we chosen? Wie sind wir auserwählt? How did he choose? Wie hat er sich für uns entschieden? When did he choose us? Wann hat er uns aus? He chose to die for you. Er hat sich entschieden für dich zu sterben. Praise the Lord. Halleluja. You see, he chose. Er hat sich to die for you. Entschieden für dich zu sterben. John 10. Look at John 10. Lesen wir das. Look at John 10. Before we come. Yeah, we might come here again. Let me see. Okay, John. Okay, go to John 10. We are coming here again. John 10. Look at what he said here, John 10, 17 and 18. Johannes 10, 17 und 18. He said, therefore, that my father loved me, because I laid down my life, that I might take it again. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. And no man take it from me, but I lay it down of myself. And I have power to lay it down. And I have power to take it again. This commandment have I received of my father. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. You see, he chose to die for you. Er hat sich entschieden, für dich zu sterben. You see, that is how he chose you. Und so hat er dich auserwählt. You see, he chose to die for us. Er hat sich entschieden, für uns zu sterben. He's not picking you and saying, come, you're just one after the other. You see? Und dich nehme ich. Und you see, he chose, that's why he died for the whole world. Deswegen ist er für die ganze Welt gestorben. Because he chose to die for the whole world. Für die ganze Welt zu sterben. Nobody forced him. Er hat ihn gezwungen dazu. He said his father, sein Vater, did not even force him. Selbst sein Vater hat ihn nicht dazu gezwungen. But he chose to die. Er hat sich entschieden, für uns zu sterben. How? Wie? Did he choose? That did he choose you? Wie hat er through his death. Indem er für dich gestorben ist. He chose you. Dadurch he chose all of us. Hat through uns his death. Auserwählt durch seinen Tod. You see? How we know of Titus 2:11? Titus 2:11. He said that the grace appeared to all men. Diese Gnade ist allen Menschen erschienen. It's for all men. Ist allen Menschen erschienen. This is for everybody. Ist jedem Menschen erschienen. But we know that many are called, but few are chosen. Viele sind aber dennoch berufen, nur wenige auserwählt. He did not say all are called. Nicht alle sind berufen. Praise the Lord. Halleluja. He did not say all are called. Sind nicht alle sind berufen. Because he himself, he said it that he did not call. He did not come to call everybody. Er sagt, ich bin nicht gekommen, alle auszuwählen. He only come to call the sinners. Ich bin nur gekommen, for die repentance. And not the die righteous. Sünder zu berufen, die Sünder zur Buße, nicht die Gerechten. Praise the Lord. Halleluja. I don't hope you understand the message. The grace, his payment for all men. Die Gnade, seine Bezahlung für alle Menschen. You see, he paid the price for all men. Er hat die Bezahlung, er hat für alle Menschen then bezahlt. Then Ephesians 2:8 says, you are saved by grace through faith. Aus der Gnade durch den Glauben bist du errettet worden. You see, through faith. You are saved by grace through faith. Aus der Gnade durch den Glauben. You know that faith. You cannot have it if you do not see yourself as a sinner. Diesen Glauben kannst du nicht haben, wenn du dich nicht selbst als ein Sünder siehst. You see, until you see yourself as a sinner, you cannot have that faith. Wenn du dich als ein Sünder siehst, kannst du diesen Glauben haben. If you do not see yourself as a sinner, you cannot submit to Christ. Wenn du dich nicht als Sünder siehst, kannst du dich nicht Christus hingeben. And we read of law today. Wir haben auch heute über das Gesetz gelesen. That the law came so that we can submit to Christ. Dass das Gesetz gekommen ist, damit wir uns eben Christus untergeben können. You see, it did not come for you to fulfill. Es ist nicht gekommen, damit wir es erfüllen. But for you to surrender to Christ. Christus hingeben. And he needs you to save you. Und er braucht dich, um dich zu retten. You know, I told some people last week, I said, we need you. Ich habe letzte Woche ein paar Leuten gesagt, dass wir dich brauchen. I told some of my children, we need you. Ich habe ein paar meiner Kinder gesagt, wir brauchen dich. You see, it's not that without you, the church cannot move. Das heißt nicht, wir brauchen dich, weil ohne dich funktioniert die Gemeinde nicht. But we need you to save you. Aber wir brauchen dich, damit du gerettet understand bist. It's not to save us, but to save you. Nicht um uns zu retten, sondern um dich zu retten. Because we know that there's no example of Christ outside. Und wir wissen, dass du da draußen Christus nicht findest. So we have to tell them, we need you. I need you. Ich brauche dich. Not for me, but to save you, because I know. I know there's destruction outside. Ich weiß, was da draußen auf dich wartet. You know the Bible said, don't forsake the assembly of believers. Gottes Wort sagt, dass wir die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. But outside there is the assembly of destroyers. Denn da draußen ist die Versammlung der Zerstörer. So I was telling them, I will need you. Wir brauchen dich. I need you to save you. Wir brauchen dich, um dich zu retten. Wir brauchen dich, um dich zu helfen. Wir brauchen dich, um für dich da zu sein. What I'm telling them is, you are saved by grace through faith. Da sage es, dass wir aus der Gnade durch den Glauben errettet worden sei. God never force anybody. Gott zwingt niemanden. We need you in our assembly. Wir brauchen dich in unserer Gemeinschaft. In our gathering, we need you. In unserem Zusammenkommen brauchen wir dich. Because we know that if you are not gathered in the name of Jesus, you will be gathered in the name of Satan. Wir wissen, dass wenn du nicht im Namen von Jesus zusammenkommst, versammelt bist, dann bist du im Namen vom Satan versammelt. And so I tell them, I need you. Deswegen sage ich, wir brauchen dich. To help you. Um mir zu helfen. So that you are delivered. Damit du erlöst bist. We need you. We need you so that you will not be destroyed. Damit du nicht zerstört wirst. We know what outside is. Wir wissen, was da draußen ist. Ah, John 15 again. Let us 15. Go back to John 15. John 15. Verse 16. 16. You have not chosen me, but I have chosen you. You see? And ordained you. If you come, you will be ordained. Wenn ihr kommt, werdet ihr bestimmt sein. If you come, you will be ordained. I will anoint you. Ich werde euch salben. You see, I will anoint you with the Holy Ghost. Ich werde euch salben mit dem Heiligen Geist. That you should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. That whatsoever you shall ask of the Father, in my name, he may give it you. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 19, look at verse 19. 19. He said, if you hear of the world will love its own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world. You see, how did he choose us out of the world? Wie hat er uns aus der Welt auserwählt? Wie? How did he choose us out of the world? Wie hat er uns aus der Welt auserwählt? You know, the word of God made a difference. Gottes Wort macht den Unterschied. He separated us from them, the truth. Uns von ihnen, God's system separates us from them. Trennt uns von God's knowledge, God's wisdom. Gottes Weisheit. You know, we have the wisdom of Christ. Wir haben die Weisheit von God kind of love, God kind of joy, God kind of peace, God kind of faith. You see, God everything, Christ everything. You see, makes us to be different. That's how he separates us. Und das trennt uns. That's how. He said, if you were of the world, the world love is all. If you operate in this world system, they will love you. Handelt, wird man nicht lieben. But because you are not of the world system, you sing with Jesus everywhere. Du singst mit Jesus. You say your focus so much on him. Dein Fokus liegt auf ihm. You see, everything is just about him. Es geht dir immer nur um ihn. You see, it's no longer you, the old man. Es geht um dich selbst. You see, then you, when you are talking to your children, it's no longer don't disgrace me. It's now Christ. Wenn du zu deinen Kindern sprichst, verweist du sie immer auf Christus und nicht auf dich selbst. You see, once you want to do anything outside, wenn du etwas tust, you see, you no longer see that maybe my husband is not there. Don't I will not do it because my husband. It's no longer about my husband. It's now my Christ is everywhere. Hast du nicht I love him. Dein Ehemann im Herzen, sondern du hast Jesus Christus in deinem Herzen und deswegen tust du Dinge nicht. You see, your husband, anywhere, places he goes to. You don't follow them. We don't follow them to places. You see, anything can happen there. But the fear of God is the beginning of wisdom. Aber die Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit. You see, wherever they are, you are not there, but Christ is there. Aber Christus ist bei ihnen. You see, the word made the difference. Das Wort, das macht den Unterschied. The word fight for you. Das Wort fängt you für, see, fängt für dich. He protect them and he fight for you. Praise the Lord. Go understand that. You see, he protect him. He just keep them safe for you. Es bewahrt sie auch. He protect your husband, protect your wife, your children. Bewahrt dein Ehemann, he kept them safe. Es bewahrt deine Kinder. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I have chosen you out of the world through the gospel, through the message. Durch das Evangelium habe ich euch aus der Welt rauserwählt. Through the message. Durch die Botschaft. That is the power of God. Die Kraft Gottes ist. And that is why the world hates you. Deswegen hasst die Welt uns. You see, they will hate you. Sie werden euch hassen, Jesus. Wenn wir Jesus lieben. You know, first, let's say Romans 1. Go to Romans 1. Romans 1. Let us go to Romans 1. Praise the Lord. Hallelujah. Look at what the writer of Romans said here. Verse 16. He said, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Huh? Oh my God. Are you ashamed of the gospel of Christ? Schämst du dich für das Evangelium? Yesterday, as I was just going, I was in Mönchengladbach Zentrum. And a man, he looked so haggard. He was giving all this paper to people. Als ich gestern in der Stadt war, habe ich so einen Mann gesehen, Flyer. Der Flyer verteilt hat. He was giving, so I was almost getting there. I said, what is he giving? Ich habe mich gefragt, was er da austeilt. Some were taken, some no. Einige haben es mitgenommen, andere nicht. He never said, he did not say anything. Er hat nichts dabei gesagt, er hat einfach ausgeteilt. Some will take it, some will not take it. Then getting to me, where my side, he just came to me, he gave me. Und er wollte mir auch einen Flyer geben. And then I took it. Ich habe den Flyer angenommen. And I read it. Ich habe ihn mir durchgelesen. He said, Vano, Jesus is around. Oh my God. You see, beautiful words. If you see that, I don't read it. I went back to him. I just said, thank you. Thank you for being there for Jesus. Thank you. Gesagt, danke, I enjoyed it. You see, I almost put him in my stomach. I said, thank you. You see, I almost just carry him. I just said, praise the Lord. Hallelujah. I love that. So then I said, I gave him the ministry card. I said, come to us also. We would like to see you. Wir würden dich gerne bei uns mal. You see, for somebody not to be ashamed of Jesus. Jemand sich nicht für Jesus schämen. For somebody to see Jesus as his everything. Jemand Jesus sein Ein und Alles. That door is not working for me now. It's not about me. It's about Christ. Es geht nicht um mich. Es geht um Christus. You see, if you keep on seeing yourself, it will always be about you. Wird es immer um dich selbst gehen? Now people will be sorry for you. Und Leute werden Mitleid haben. You see, you will be sorry for yourself. Du wirst Mitleid mit dir selbst. Why don't you allow that old man to die? Du lässt nicht zu, dass dieser alte Mensch tot ist. You see, allow the new man to be alive. Der neue Mensch lebendig. Praise the Lord. Halleluja. He said, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Denn ich schäme mich nicht für das Evangelium. For it is the power of God unto salvation. To everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek, to everybody. Für jeden. The power of salvation. Die Kraft der Erlösung. The power of God unto salvation. Die Kraft Gottes zur Erlösung. I am not ashamed of it. Ich schäme mich dafür nicht. For the world it might look stupid. Für die Welt ist vielleicht naiv und dumm. You see, you know, they see it as stupid. Sie sehen es als dumm. But he still is the power of God. Das ist Gottes Kraft. His spirit and his life. Das ist Geist und das Leben. What Jesus said. Das sagt Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So that was what he revealed to me. Das hat er mir offenbart. Praise the Lord. Halleluja. I have quickly shared. Then we still have some minutes. Then let me go to what we know. What we supposed to have today. Let us go into it a little bit before we close. Lass mich noch zum eigentlichen Thema von heute gehen. You see, it's still the same revelation. Es geht immer noch um die Offenbarung. But he wanted me to just preach this very one today. Er wollte, dass ich diese bestimmte Sache predige heute. Because, I don't know, you know, he knows what people are going through. Denn er weiß, was wir durchmachen. Okay, some people are traveling to Berlin. You see, you know, he knows things. Er weiß. So through there, he always prepares before time. So bereitet er uns vor. You know, when we are going for things, he brings things. He knows what is going to be. Er weiß, was auf uns zukommt. What is there? Was da ist, was da wartet. That is not. You see, he compares. He uses the doctor that he's not the one that causes sickness and diseases. Der Arzt, der Krankheiten verursacht. You see, the woman with issue of blood. You see, Blutungen. Jesus did not give that woman. You see, how will Jesus give that woman sickness and now also cure it? Wie soll denn Jesus Gott dieser Frau diese Krankheit geben und sie dann auch wieder heilen? You know, Jesus talked about what he said. He said the kingdom. When a kingdom fights against itself, it's divided. Jesus gesagt, wenn ein Königreich gegen sich selbst kämpft, ist es entzweit. It's destroyed. Es ist zerstört. You see, a kingdom cannot go ein against itself. Ein Königreich kann nicht gegen sich selbst gehen. If Jesus is the cause of problems, how will you run to him to solve it? Praise the Lord. Hallelujah. You see, how will you go to him to solve it? He said, come on, tell me all you that labor and land. You know, those that have problem, whatever problem you have. He said, it's the cause. Then how will he say, come to me so that I will solve this? Is he going to fight against himself? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So you can listen to the message again. I'm sure the children are recording it. And revelation comes when you see yourself as a son of God. And not just a son of man. Offenbarung kommt, wenn du dich selbst als einen Sohn Gottes siehst und nicht nur als einen Menschensohn. You see, when you see, when you now see, you see, let it come to your mind that you are a son of God. In deinem Kopf ankommt, dein Gedanken ankommt, dass du ein Sohn Gottes bist. In your spirit, you are a son of God. In deinem Geist bist du ein Sohn Gottes. That's in your mind. He's still a son of man instead of son of God. Immer noch mehr der Menschensohn als der Sohn Gottes. You see, allow that son of God in your spirit, allow it to come into your mind that you are a son of God. Dieses Bewusstsein, ein Sohn Gottes zu sein, nicht nur in deinem Geist, sondern auch in deiner Seele ankommen, in deinen Gedanken. As I said today, a goat gives birth to a goat. Ich gesagt habe, dass ein Tier gebärt. A dog gives birth to a dog. You see, a God gives birth to a God. Und deswegen gebärt Gott auch Gott. You know, you never provoke people when you call yourself when you say you are a son of man. Das provoziert Menschen nicht, wenn du sagst, du ein Mensch bist. But if you say you are a son of Aber God, sagst, you provoke Gottes, people. Dann provozierst How many Menschen? Of you know that? If you just say you are a son of God, you provoke people. You never provoke anybody when you call yourself a son of man. When you are natural. Wenn du natürlich bist. Praise the Lord. Hallelujah. How many can we see? How many? And Satan is in problem when you... When it now comes to your mind that you are a son of God. Der Teufel ist in Schwierigkeit, wenn es oben bei dir ankommt, dass du ein Sohn Gottes bist. He will want you in your mind to always see yourself as a son of man instead of a son of God. Immer von dir denkst, dass du ein Menschensohn bist. He knows that once you believe you are a son of man in your mind. Denn er weiß, dass wenn du glaubst, dass du ein If you believe that you are a son of man, wenn du glaubst, in your dass mind, du ein Sohn Menschensohn bist, you can make nothing. Tun können, keine Veränderung kann stattfinden. You see, your life is just as usual. The old things will still be happening in your life. Dein Leben bleibt einfach dein Leben. You see, all the depression of the past will still be there. Alles von der Vergangenheit wird immer noch da sein. You see, the problem of the past. A lot of things that you have been facing. The nobody that you see yourself as the past. Diesen Verlierer, den du als dich selbst siehst. That one you are here is as if you are not here. You see, all this of the past, they still follow you. Why? Because the mind, the soul. Diese Probleme sind immer there is the soul. If you don't see yourself as a son of God. You Weil see yourself as a son Sohn of man. Gottes siehst. Du siehst dich immer noch als Menschensohn. Und deswegen you denkst know, du auch so wie ein Menschensohn. If you bring somebody that is from the street, that doesn't have a homeless, that have been so poor, penal, or whatever they call it, and you bring him into a president's house and say, it's not your father. You know, the man, he will still be Heidi bread. I can remember Heidi. You see, Heidi film. When Heidi got in there, my Mercy was a baby, a little baby. We watched it together. Heidi will still be Heidi bread. You see, he want to take it to Opa, to the grandfather. But here, everywhere is full of bread. How many bread can you eat? But the mind, there is problem there that the mind have not recognized the present situation. That is not, it's not, he doesn't know that he is no longer of the world system, but of the kingdom of God. In den Gedanken ist diese neue Identität noch nicht angekommen. Deswegen handelt man immer noch nach der alten. You remember the prodigal son? Erinnert euch an den verlorenen Sohn. You see the prodigal son, you know, he was jealous. Der verlorene Sohn, er war eifersüchtig. That's normal. Wer sind die Kinder, Miss Nonova? Im Königreich Gottes ist das nicht normal. Ich bin jealous, was wir brauchen. Einfach nicht zu sein auf deinen Bruder. Ist nur normal. Das ist nicht normal. Then the father said, what belong to you, what belong to me belong to you. Und der Vater sagt, das, was mir gehört, gehört auch dir. And this man never know. He did not know all the... Und dieser Sohn wusste das nicht. He was not aware of it. Ihm war das nicht klar. And then you know out of it, through there, there's jealousy, spirit of jealousy. Durch diese Unwissenheit, die Eifersucht. And that is how, if we are not aware, the son. Wenn wir uns nicht bewusst sind, that we are the son of God. Dass wir Söhne Gottes sind. If you don't allow it to sink in. Wenn ich zulässt, ist das... That you is not this woman that is your mother any longer. Dass du erkennst, dass diese Frau deine Mutter ist. He is no longer this father, that this man that is your father. Ist nicht mehr mein Vater. But you are now born of the word of God. Nein, ich bin geboren aus Gottes Wort. Which means the word of God is now your father and your mother. Gottes Wort, da sind meine Eltern, da sind meine... Satan will still have upper hand. Wenn das nicht bei dir ankommt, dann wird der Teufel immer noch am längeren Hebel sitzen. Your natural mother and father did not defeat Satan. Deine biologischen Eltern haben den Teufel nicht besiegt. Remember, he said, we wrestle not against flesh and blood. Denn wir kämpfen immer noch gegen Mächte und Fürsten der Finsternis. That against principalities and powers. Wir kämpfen nicht against gegen Fürsten. The rulers of darkness. That's what the Bible says. Das sagt uns die Bibel. Your mother and your father cannot fight. Deine Eltern können nicht aus eigener Kraft diese Mächte besiegen. You see, they cannot fight the rulers of darkness. Sie können diese Herrscher und Fürstentümer nicht. But the word that you are not born, that is now your parents, your new parents. Du geboren worden bist. Gottes Wort, wo was da jetzt deine Eltern sind. You see, that John husband and wife together to be one and not two. Eheleute vereint. That anytime there's problem, they run to the world. Eheleute ihre Zufluchtsstelle finden, wo sie wissen, who will not join one and be and go against the other. Versöhnung finden. Who will not prefer one and you see und nicht to the other. Bei irgendwelchen Familienmitgliedern, die Leute gegeneinander aufhetzen oder bevorzugen oder parteiisch sind. The word of God that is now your father and your mother. Gottes Wort, was jetzt Vater und Mutter ist. You see, allow it to come to your mind. Lass es in deinen Gedanken. That it is now all about him. Was dir jetzt Jesus Christus geht. Praise the Lord. Halleluja. Satan is not afraid of your singing. Es hat keine Angst vor deiner Prayer. Vor deinem Beten. As far as you don't know that you are the son of God. Solange du nicht weißt, dass du ein Sohn Gottes he bist. He is so happy. Freut er sich. He knows that you don't know your inheritance. Er weiß, dass du dein Erbe nicht kennst. Because he is only the son that have the inheritance. Denn nur der Sohn hat das Erbe. Amen. Amen. How do you see yourself? Wie siehst du dich selbst? In your mind. In deinen Gedanken. You see yourself as a son of man. Siehst du dich als ein Menschensohn? More than a son of God. Siehst du dich mehr als ein You are more of the kingdom than of this ein world. Gottes, the kingdom of Christ. Du bist mehr vom Königreich Gottes als von dieser Welt. Muhammad never called himself a son of God. Muhammad hat sich Did you hear? Have you ever heard that? A son of God. Those of you that go through. But Jesus, you know the angels. Yes, the angel. The angel did not. Do you know that we are in Hebrew 1? Let us go to Hebrew 1. Hebrew 1, the book of Hebrew. Hebrew. We'll quickly read from 1. Hebrew 1. He's a God who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the Father by the prophets. He spoke through the prophets. Er hat durch Propheten zu uns gesprochen. But today through the word. Aber heute durch sein Wort. Through Christ. Durch Christus. The Holy Ghost. Der Heilige Geist. Hat in these last days spoken unto us by his Son. Exactly. That is what is there now. Whom he had appointed head of all things. By whom also he made the worlds. Who being the brightness of his glory and the express image of his person. You know, Jesus never killed anybody when he Jesus came. Hat niemanden getötet, als er hier war. And that's why when people die, it's not God that takes. Wenn Menschen sterben, ist es nicht Gott, der sie tötet. It's not their time. That nicht, God don't took them because it's their time. Gott hat es nicht genommen, weil ihre Zeit abgelaufen ist. Here we tell you that. Was sagt das? He said the express image of his person. Whatever Jesus did not do, God cannot do it. Das ist immer Jesus nicht getan. Who know that? Gott Whatever Jesus, that's verse 3. Whatever Jesus did not do. Was Jesus nicht getan hat. He freed people that were possessed of devil and not possessed of God. Er hat Menschen befreit, die von Dämonen besessen waren. Er hat nicht Menschen befreit, die von Gott besessen waren. You see, he's not he freed the people. You see, he delivered them, those that were possessed, oppressed by the devil. And not from God. Besessen waren. And upholding all things by the word of his power. When he had by himself purged our sins. Saddam, you see, purged our sins. That's why we are not sinners. Das sind wir keine Sünder mehr, weil er unsere Sünde bereinigt hat. Wir sind schuldig. He cleansed our sins. Er hat uns gereinigt. You know, that's why it's so wonderful to come to Jesus. Deswegen ist es so wundervoll, zu Jesus zu kommen. He will not only receive you, but he will clean you. Er wird dich nicht nur empfangen, sondern sauber machen. You know, no religion can clean you. Keine Religion kann dich sauber machen. None of them can clean you. Keine kann dich sauber you see, machen. You know. I wonder what, let me not call names again, you see. None of them can clean you. Keiner kann dich sauber machen. But Jesus, aber Jesus, cleans. Er reinigt. He had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels. Jesus. Better than the angels. Jesus besser als die Engel. Some people still worship angels. Menschen heutzutage beten immer noch Engel an. If you have Jesus, you are greater than the angels. Wenn Jesus hast, bist du größer als die Engel. But let it come to your mind. Aber lass zu, dass es deine Gedanken. That's why a son of God and not a son of man. Und nicht ein Menschensohn. You know, First John says you are safe places. There are a lot of places in the Bible. Johannes, lesen wir das. He says you are son. Of God. Du bist ein Sohn Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know how to make you understand it. Amen. Amen. Put your hand here in Hebrew 1. Then 1 John 3, verse 1. Wir kommen nochmal zurück zu Hebräer 1. 1. Johannes. 1 John 3, verse 1. It says, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, upon you and me. Upon you and me. God is speaking to you. You see, when the Bible is speaking, to you. Wenn die Bibel spricht, dann spricht sie zu dir. Take it personal. He's talking to you. Nimm es persönlich. Don't see that it has passed away. Es ist nicht Vergangenheit. That is always the lies of Satan. Das ist die Lüge des Satans. He is speaking to you. Teufels. Believe it that it belongs to me. Glaube, dass das an dich geschrieben ist. Es ist an dich gerichtet. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Oh my God. Therefore, the world knoweth us not, because he knew him not. Verse 2. Beloved, now are we the sons of God. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you are a son of God. That's who you are. Das sind wir. Let it come to your mind. Lass zu, es ist da oben. Meditate on it both day and night. Denke Tag und Nacht darüber nach. Let it be part and parcel of your life. Lass zu, es ist Teil deines Lebens ist. You are greater than the angels. Du bist größer als die Engel. Verse 4. Being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Praise the Lord. Hallelujah. For unto which, verse 5, of the angels said he, at any time thou art my son. Oh my God. You know, no religion will say I'm the son of God. Keine Religion wird sagen, du bist ein Sohn Gottes. You can see the difference. It's clear. Clean and clear. Es deutlich. For unto which of the angels said he, at any time thou art my son, this day have I begotten thee. And again I will be to him a father, and he shall be to me a son. None of the angels. Zu keinem der Engel hat er es gesagt. But to Jesus. Zu Jesus. The only son. Den einzigen Sohn. And again, verse 6. When he bringeth in the first begotten into the world. Oh my God. He said, and let all the angels of God worship him. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Praise the Lord. Halleluja. You see, let all the angels of God worship Jesus. Alle Engel Gottes sollen Jesus Christus anbeten. Why? Because he's the Son of God. Weil der Sohn Gottes ist, weil Gott ist. Because he is God. Oh my God. How do you see yourself? Wie siehst du dich selbst? Who are you? Wer bist du? Be of a son of God. More than that of a son of man. Mehr ein Sohn Gottes als ein Sohn, ein Menschensohn. Then verse 7. And of the angels he said, who maketh his angels spirit, and his ministers a flame of fire. But unto the Son he said, that throne, O God, is forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of the kingdom. God called Jesus God. Here, verse 8. The what? Throne, O God. Nennt Jesus hier Gott. The throne, O God. The Father saying to the Son. Der Vater sagt es zu dem Sohn. You are God. Du bist Gott. My God. Thou hast loved righteousness, verse 9, and hated iniquity. Therefore, God, even thy God. You see there? God, even thy God. Hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. The reason why you are to be... You see, if you are not happy, wenn ich glücklich bin, you are not in Christ. Dann bist du nicht in Christus. You are not putting on the new man. Dann ziehst du nicht in neue Menschen. You see, you allow to be the new man all das the time. Neue Menschen. You see, the Christ in you. Christus in dir. He said he is anointed with the oil of gladness. That's what is in you. Ist gesalbt mit dem Freudenöl. You see, please, because you refuse to allow what is in the spirit to come to the mind, then you still look sad. People can see also, it all over you. Also, wenn du nicht zulässt, ist das, was deinem Geist in deine Gedanken geht. It's written all over you. Without you speaking, people know that there's a problem. Das ist ein Problem. And when you want to talk to people, come to Jesus and come and be like me. Und wenn du Leute sprichst, komm zu Jesus und sei so wie ich. They say so that I will be sad like you. Damit ich genauso tragisch aussehen wie du. So that I will be, I will be mourning. You know, people, they is as if they are mourning. Es ist so, als ob Leute am Trauern sind. You see, they are mourning somebody that is dead. You see, sie trauern. You see, it's as if they have just received evil news. Sie gerade eine bösartige Nachricht. You never see that oil of gladness. Sie sehen den Freudenöl. The oil of gladness of Christ. An ihm runterlaufen, das siehst du nicht. Oh my God. That you come into the house and just sing hallelujah into the house. And they will know that he's there. Und Lobpreis singt. He or she is always happy. The oil of gladness is always on. Glücklich, dieses Freudenöl ist immer an dieser Person zu sehen. Our spirit is the candle of God. Unser Geist ist die Kerze Gottes. Allow it to be always. Lass zu, dass sie immer anders. Praise the Lord. Halleluja. With the oil of gladness. Das Freudenöl. Above the fellow. And this Jesus is in you. Dieser Jesus ist in dir. Jesus with oil of gladness. Then where is this sadness all over you? Why is your face so you see it's as if something you know when the school is closed after for water to come out. Your face, when the door open it, your face is just like that. Du siehst dann dein Gesicht aus wie ein zerknülltes Handtuch. It's not knickknee handtuch. You see, he's just like that. You see, people see you. They see a child of God. This one, the reason why I don't even want to join them. You see, God forbid. I have enough problem. You see, this one, that problem is rich in all of them. You see, put on the oil of gladness. Nutze das Freudenöl. Allow what is in the spirit come to your mind. Das, was in deinem Geist, in deinen Gedanken. Rejoice in the Lord always. Freu dich ständig im Herrn. Even when things are going from firepan to fire, that it was. You see, if you can be with the three Hebrew boys in fire, he's with you forever. Mit dir. Stop seeing the problem. Hör auf das Problem zu schauen. Stop seeing what the world sees. Hör auf das zu schauen, was du siehst. You see, stop seeing what Satan wants you to see. Hör auf das zu sehen, was der Teufel will, dass du siehst. You see, stop seeing what Satan wants you to see. Das zu sehen, was der Teufel will. You want to see yourself so sad, you see, that you're sorry for yourself. Der Teufel will, dass du dich dass du in Trauer bist, dass du im Selbstmitleid versinkst. And people are just asking, what is happening again? What is happening again? You are not, they just see you, they say hopeless. Man sieht dich und erkennt direkt, du bist ein Hoffnungsloser. You see, no hope again, no hope any longer. That's not Jesus. Aber das ist Jesus Christus. There's not somebody that is the father. You know, even in this world, a president, a child will not be like that. Jetzt auf dieser Welt, prominente Kinder, was für Leute da anscheinend da oben sind. Man sieht ihn an, dass sie da oben you sind. See them how they speak. Du siehst, wie sie sprechen. Your father is a big God. Dein Vater ist ein großer He owns Gott. Everything. Ihm gehört alles. Everything belongs to him. Alles gehört ihm. But just look at you. Aber schau dich mal an. A bad example. Das ist ein schlechtes Beispiel. You know, when God, you know God, we read it the other time that God rejoiced over the destruction of the wicked. Gott freut sich über die Zerstörung der Bösartigen. And he is sad about you. Aber er ist traurig. When you cannot allow that joy to come out. Wenn du diese Freude nicht rauslassen kannst. When you cannot allow your mind to receive who you are. Wenn du nicht zulässt, dass deine Gedanken, deine Identität endlich mal wahrnehmen. That you change that evil mind. Dass du diese bösartigen Gedanken. You see, the evil mind of Satan, change it. Gedanken des Teufels abgibt. Erase it, and encourage yourself. Und selbst ermutigt. You see, when David was passing through, he encouraged himself in the Lord. In dieser schrecklichen Lage seines Lebens war er ermutigt im Herrn. You have been delivered from the powers of darkness into his marvelous light. Du wurdest erlöst von der Dunkelheit. You see, your spirit is full of light. Dein Geist ist voll von Licht. Allow that light to come Lass to your mind. Lass dieses Licht in deinen Gedanken ankommen. Allow that light to shine out. Lass dieses Licht rausleuchten. That the world will see you and say, I want to be like you. Wenn dich sieht und wie du sein möchtest. You see, I want to know the Jesus that is in you. Ich will Jesus auch kennenlernen. Introduce me to your God. Stell mir deinen Gott vor. You see, praise the Lord. Halleluja. Oil of gladness. Das Freudenöl. We read it to the end and we close. Praise the Lord. Then we continue from there. And thou, Lord, verse 10. Sin. In the beginning has laid the foundation of the earth. And the heavens are the works of your hand. You see, from the beginning he laid the foundation of the earth. Von Anfang an hat er den Himmel und die Erde gegründet. He has done everything. Er hat alles getan. He's no longer walking. The Bible says Jesus is resting. Er arbeitet nicht mehr. Er ruht sich aus. He's resting. Verse 11. They shall perish, but thou remainest. And they all shall wax old, as doth a garment. And as a virtue shall thou fold them up. and they shall be changed. But thou art the same, and the years shall not fall. Praise the Lord. Hallelujah. Or fail. Sorry. You see, he said, you are the same. The word of God is the same. The word of God is the same. Everything, they are, you know, all these sicknesses and diseases, they are bound to change. Diese Krankheiten, die sind, sie verändern sich. You see, your present situation, they are bound to change. Deine jetzige Situation kann sich ändern. Your world can never be changed. Das, was is the word niemals of God. Ändert, ist Gottes Wort. That is your life today. Und das ist dein Leben heute. Praise the Lord. Halleluja. Verse 13. 13. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make the enemy thy footstool? None of the angels. Zu keinem Engel hat das gesagt. Are they not all ministering spirit sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? They are messengers. Sie sind Diener. They are sent. Praise the Lord. Hallelujah. That's the angels. Das sind die Engel. And so many are worshipping them viele today. Viele Menschen beten diese Diener, diese Diener an. Evil. Und das ist bösartig. Amen. Amen. We close there and we continue from there as the Lord directs. Praise the Lord. Hallelujah.